Hadith Nummer 19. Abu Sa'id al-Khudri berichtete: Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Eines Tages wird der beste Besitz eines Muslims beinahe eine Schafsherde sein, mit der er flüchtend vor den Wirrungen dieser Welt zwischen den Höhen der Berge und den Wasserstellen in den Tälern wandert.